herzlich willkommen zum Uncast Episode 466 Ausbau und Abbau. Thema diesmal oder Themen diesmal Huawei. Natürlich, ne, klar, beginnt massive Verhandlungen mit den Entwicklern, ja. Namensrechte werden geschützt und so weiter. Und Google Fotos verliert das eine Sync-Funktion, die sehr, sehr wichtig ist. Zumindest für manche. Jede Menge News und vieles in der Community. Diesmal sieht es wohl so aus, als ob ich mal richtig dazu komme. Ich hoffe, ich verzettel mich nicht wieder zeitlich mit anderen Problemen. Ja, und dann natürlich die App der Woche. Vielleicht etwas, seltsam. Aber ich komme dazu noch, was ich dann meinen darf. Gut, also Huawei beginnt massive Verhandlungen mit den Entwicklern. Und darum geht es natürlich, um den Web Store. Es war auch interessant, ich komme nachher nochmal in der Community dazu. Es gibt da offenbar wohl Missverständnisse. Also es gibt bereits einen Huawei App Store, den gibt es seit Jahren schon. Und da gibt es etliche Apps da drin. Aber natürlich noch lange nicht genug. So fehlt zum Beispiel Line, zumindest in Europa. Und da muss dringend nachverhandelt werden, ja, dass die Firma, die hinter Line steht, also Naver, vertreten ist, sieht man, die haben noch andere Apps im Huawei Store, aber Line, da möchte offenbar die Firma, dass diese über den Play Store heruntergeladen wird, warum auch immer. Nun denn, innerhalb von China sieht es natürlich ganz anders aus. Da gibt es auch wesentlich mehr Apps in dem App Store. Aber auch da, und das weiß man natürlich, klar, wenn der Play Store wegbricht, also in China nicht, ich habe es ja schon mal gesagt, in China gibt es keinen Play Store. Weder auf Xiaomi, noch auf Huawei, noch auf sonst irgendeinem chinesischen Handy kein Play Store. Und funktioniert wunderbar, die Leute haben sich damit abgefunden. Es gibt in China für jede App ein eigenes Angebot, ja, funktioniert. Aber sind wir realistisch, außerhalb von China, in Europa und USA, da wollen die Leute natürlich den Zugang zu dem Play Store haben. Also muss Huawei so viel Entwickler wie möglich mobilisieren, im Huawei Store die Apps zu veröffentlichen. Amazon hat es auch mal ganz gut hinbekommen, wenn man den Amazon App Store geht für Android bzw. Fire OS, ja, ist ja kompatibel, so wird es dann auch mit diesem Arc OS sein, komme ich aber gleich nochmal dazu. Und da hat man auch gesehen, dass es Amazon ebenfalls geschafft hat, etliche Entwickler anzulocken. Da findet man viele interessante Apps, nur Huawei muss das eben hier mindestens genauso forcieren, möglicherweise, also ich sag sogar noch besser als Amazon, ja, das geht schon. Huawei hat technische Möglichkeiten, auch Apps zu spiegeln, wenn die das okay bekommen vom Entwickler, kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch Apps über chinesische Stores gespiegelt werden. Ja, das gibt es ja schon, zum Beispiel Aptoide, der Store, von dem ich ja letzte Woche berichtet habe, der spiegelt auch etliche Apps aus dem Play Store. Und auch APK-Verzeichnisse kann man dafür heranholen. Es gibt ja verschiedene Archive, die eben die APKs direkt speichern, so dass man die downloaden kann. In den Huawei-Geräten und Honor-Geräten selbst ist das natürlich kein Problem. Da muss man auch nichts mehr eintragen, so von wegen Installation von Programmen außerhalb des Play Store. Nein, muss man natürlich nicht, weil das kann ja der Hersteller da festlegen. Und dann ist das eben der Huawei Store, ist dann eben was, wo man aus verschiedenen Quellen installieren kann. Ich denke, es geht hauptsächlich um die Anpassungen, die Entwickler für manche Programme eben machen müssen und dass die eben hier nicht diesen Your Way Store vergessen, ja, zu berücksichtigen, fängt jetzt eben Your Way massiv an, App-Entwickler anzusprechen und diese dazu zu bewegen, auch direkt für die App-Gallery, ja, von Your Way zu entwickeln. Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass auch etliche das tun werden bei dieser Anzahl von Geräten, die es jetzt bereits schon gibt von Your Way in Honor. In China werden das nicht weniger, sondern, wie ich noch in den News euch mitteilen werde, massiv mehr. Außerhalb von China in Europa und USA gehen natürlich momentan die Verkaufszahlen etwas zurück, allerdings, wenn man es nüchtern betrachtet, deutlich weniger, als man erwarten konnte. Ja, interessant. Also so, so ganz verängstigt sind die Kunden jetzt doch nicht. Ja. Und von daher sehe ich eigentlich schon, dass Your Way da was machen soll natürlich und was machen kann hinsichtlich mit den App-Entwicklern. Schön, es geht also hier durchaus voran und auch für das neue OS von Your Way. Und zwar, ja gut, in China nennt sich das Hongmeng. Da werden jetzt gerade verschiedene Namensrechte beantragt in einigen Regionen, Australien, Kanada, Kambodscha, Mexiko, Indien, Indonesien, Südkorea, Thailand, etliche mehr und, wer ist auch dabei, die Europäische Union. So sieht's aus, die EU also hat Your Way die EU direkt als Vermarktungsziel des neuen OS auch auserkoren. Die USA taucht nicht auf, ja. Und das heißt eigentlich für mich, dass Your Way in Zukunft kein Interesse mehr haben wird, diese Geräte auf der oder in den USA auf den Markt zu bringen. Das ist auch verständlich. Und übrigens so am Rande noch, Your Way hat Milliarden jetzt gefordert von Verizon beispielsweise, weil ja Verträge nicht mehr eingehalten werden können. Verizon verweist auf die US-Regierung, aber sieht da tatsächlich natürlich ein, ja, dass da was passieren muss. Jetzt bin ich mal gespannt, wer diese Milliarden zahlen muss. Die USA, also der Staat oder Verizon. Interessant, also Verträge sind Verträge und wenn diese Verträge nicht eingehalten werden können, ist eben der Vertragspartner hier schuld oder muss da eben dafür gerade stehen dann und von daher denke ich, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Verizon hier die Strafe bezahlen muss. Das ist ein ganz normales Vorgehen, Konventionalstrafen und ich finde es richtig, dass Your Way da auch besteht und ich würde an Your Way seiner Stelle auch jede einzelne US-Firma verklagen auf die entsprechenden Schadensersatzforderungen. Das ist nur recht und billig. Ja, also dieser Plan B scheint sich mittlerweile als Plan A zu positionieren, das eigene mobile OS. Also ich glaube, das ist nicht mehr aufzuhalten von Your Way, auch wenn jetzt hier das möglicherweise noch sich regelt und dieser Your Way-Ban aufgehoben wird, wird dieses System trotzdem kommen. Nur hätte dann natürlich Your Way etwas mehr Zeit. Das wäre natürlich auch gut. Und die Leute könnten sich dann auch bei den neuen Geräten dann entscheiden, wohl Your Way OS oder Android, also Standard Android. Und dreimal dürft ihr raten, was ich jetzt wählen würde. Your Way OS, ganz genau. Übrigens, ein Punkt habe ich noch dazu und zwar, ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht, wie kann ich Your Way im Kampf gegen diese Ungerechtigkeit der USA unterstützen. Und da ist mir eine ganz gute Methode eingefallen. Klar, man könnte natürlich mehr Huawei und mehr Honor-Produkte kaufen. Aber ehrlich gesagt, ob das jetzt wirklich viel an Geld in die Kassen von Huawei spült, ist fraglich. Vielleicht bei den Top-Modellen ja. Bei den Honor-Geräten ist es sehr, sehr fraglich, denn die werden ja zu einem Spottpreis angeboten. Von daher ist die Gewinnmarge natürlich sehr, sehr, sehr niedrig, wenn überhaupt vorhanden. Ja. Wo Huawei allerdings viel Geld macht und Honor, dort, wo sie auch Google macht zum Beispiel. Mit euren Daten. So sieht's aus. Ich habe natürlich standardmäßig, wie immer, ne, die ganze Telemetrie ausgeschaltet, ja, und Shopping-Vorschläge, die gemacht werden könnte. Diese Magazinanzeige in auf dem Lockscreen und so weiter, das alles habe ich natürlich ausgeschaltet. Und wisst ihr was? Das alles werde ich jetzt wieder einschalten. Das sind nämlich wirklich wertvolle Informationen, die dort anonym, so steht es zumindest in den TOS, also in den AGB, gesammelt werden und ausgewertet werden können. Und damit kann Huawei und Honor etliches anfangen und damit verdienen die auch richtig Geld. Ich weiß nicht, letzte Woche habt ihr bestimmt gelesen, dass es, dass Huawei Werbeanzeigen oder eine Werbung gezeigt hat im Lockscreen, das war von Booking.com, ja. Das hat natürlich für ein bisschen Furore gesorgt, aber wisst ihr, ich werde jetzt genau diese Funktion anschalten, diese Magazinfunktion, weil wenn mir dann Honor Werbung anzeigt, auf dem Lockscreen mal, die tue ich ganz locker mal ignorieren, ja, aber die Firma kriegt jede Menge Geld dafür, für diese Werbeanzeigen. Ja. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon jetzt wundern, ja, Moment mal, weil ich meine, Huawei ist so eine große Firma, warum sollte ich die unterstützen? Ja, ich mein, das, wenn das jetzt ein Open-Source-Unternehmen wäre, okay, ne, dann könnte man das ja mal machen. Nee, aber ganz einfach aus dem Grund, durch diese Erpressung der USA haben die auf jeden Fall, das haben die auch schon hier offen gesagt, ja, das wird die Milliarden an Verlusten kosten. Und ehrlich gesagt, ich finde es schade, wenn durch diese US-Erpressung auch nur ein Euro weniger verdient wird bei Huawei. Die müssten jetzt noch mehr verdienen als vorher. Das wäre cool. Ja. Und deswegen werde ich jetzt mit meinen Daten, die eben sehr, sehr wertvoll sind für Huawei und für Honor, werde ich jetzt diese Firma da unterstützen, wenn ihr es auch machen wollt, in den Einstellungen bei eurem Gerät, ja, bei System. Dort könnt ihr einstellen, bei Display gibt es gleich diese Einstellung für das Magazin, für den Lockscreen. Und natürlich auch, wenn ihr mit beiden Fingern, zumindest bei den Honor-Geräten, so müsst ihr aber auch bei Huawei sein, wenn ihr irgendwo, zum Beispiel in einer, ruft zum Beispiel mal ein Bild auf und drückt dort mit beiden Fingern, ohne dass ihr die bewegt, gleichzeitig auf dem Bildschirm, bleibt kurze Zeit drauf und dann kriegt ihr eine Einblendung, dass ihr hier den Schirm analysieren lassen könnt. Diese Funktion muss allerdings extra freigeschaltet werden, deswegen werdet ihr gefragt. Und dann kriegt ihr zum Beispiel Shopping-Vorschläge. Ja, schaltet die mal ein, ja, wenn ihr wollt, und dann nützt es ebenfalls wieder, weil schon alleine die Anzeige, die dann darüber geschalten wird, wird eben Huawei und Honor Geld einbringen. Ja, bitte achtet aber auch drauf, ja, macht es jetzt nicht einfach so, weil ich es gesagt habe, sondern einfach nur, wenn ihr wirklich dahinter steht. Und es muss natürlich auch klar sein, dass dann eben genau diese Daten eben auch von Huawei und von Honor verarbeitet wird, so wie sie zum Beispiel von Google verarbeitet werden und so weiter, ja, wenn ihr entsprechende Funktionen bei Google einschaltet. Also das muss euch klar sein. Wenn euch das zu heikel ist, lasst es lieber. Ich mache das jetzt eben aus Trotz. Ich vertraue auch der Firma Huawei und Honor jedenfalls mehr als jeder amerikanischen Firma. Und von daher sehe ich da auch kein Problem drin. Macht es aber nur, wenn ihr auch kein Problem da drin seht. So, das war einmal Your Way. Und ja, bei Google gibt es auch eine Neuigkeit. Ja, das wollte ich hier etwas ausführlich eigentlich behandeln. Aber im Endeffekt, ich weiß gar nicht, ob ich das ausführlich behandeln kann. Denn was ist passiert? Ab Juli wird Google Fotos nicht mehr zu Google Drive synken. Also ne, abgleichen. Bisher war es ja so, wenn ihr also bei Google Fotos was hochgeladen habt, ja, dann konntet ihr per Google Drive das sehen. Das hat natürlich einige Vorteile gehabt. Zum Beispiel, ihr konntet diese Bilder dann über Google Mail beispielsweise ja, direkt einbinden, weil da gibt es eine Google Drive-Funktion. Dann könnt ihr direkt von Google Drive das einbinden, ohne dass ihr quasi das dann herunterladen müsst und wieder einfügen müsst bei Gmail, was natürlich auch Speicherplatz wieder kostet. Ne? Und auch für viele andere Sachen zum Teilen von Projekten beispielsweise und Einfügen von Fotos in Google Drive-Dokumente beispielsweise. Ja. Das ist, sind die wichtigsten Funktionen. Da gibt es noch viel, viel mehr, was man dann natürlich mitmachen kann. Profi-Anwender haben zum Beispiel oft eine Sync-Funktion, die Sync-Funktion von Google Drive genutzt, um Fotos zum Beispiel zu sichern. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Das heißt, also statt jetzt über Google Fotos diese komische Download-Funktion zu benutzen, die einfach eine Katastrophe ist, ja, habe ich mir ein einfaches Skript gemacht, das sich mit Google Drive verbindet, ja, und quasi per rsync, das ist ein Linux-Tool, abgleicht, ja, was ist neu hinzugekommen seit dem letzten Backup und macht dann automatisch ein Backup von den neu hinzugefügten Dateien, ja, auf die lokale Festplatte. Ja, das war richtig gut, ja, funktioniert allerdings schon eine geraume Zeit nicht mehr, ja, weil einfach der Zugang zu Google Drive sich da geändert hat, die API wurde geändert und damit war dieses Script dann natürlich über den Jordan. Aber es gibt noch mehr Tools, fertige Tools, die eben sowas machen können und damit ist dann eben Schluss, weil es keine Synchronisation mehr gibt. Umgekehrt übrigens auch, dass Bilder von Google Drive automatisch in Google Fotos angezeigt werden. Ja. Bei dieser Funktion gibt es allerdings noch eine Möglichkeit, soweit ich weiß. Das kann man aktivieren, aber es ist kein Sync mehr. Ja. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel dann Fotos löscht von einem einen, ja, bleibt es an der anderen Stelle noch drauf. Ja. Und von daher ist es natürlich schlecht. Diese Funktion, die vorher automatisch war, um eben Bilder von Google Drive anzuzeigen in Google Fotos, die muss man jetzt bei Google Fotos manuell anstoßen, und zwar mit der Funktion Upload from Drive. Ja? Und damit kann man dann Bilder von Google Drive manuell importieren. Automatisch geht es nicht mehr. Das ist sehr fraglich, warum das gemacht wurde. Das würde mich wirklich interessieren, da wäre ich sehr neugierig. Ich kann es noch nicht genau nachvollziehen. Angeblich ist es deswegen gemacht worden, weil es zu kompliziert ist für normale Nutzer. Ich weiß nicht, normale Nutzer können das doch ganz normal bei Google Fotos nutzen und kriegen das überhaupt gar nicht mit, dass da im Hintergrund noch was gesynkt wird zu Google Drive. Was soll denn da irgendwie verwirrend sein? Was soll denn da kompliziert sein? Das ist gar nicht kompliziert. Jetzt wird es kompliziert. Jetzt muss man das manuell machen von Drive zu Fotos und von Fotos zu Drive geht es gar nicht mehr. Ja? Wenn jetzt hier jemand sein Bild verschicken will, ja, über Gmail beispielsweise, über die Web-Oberfläche, dann ja, heißt es in Google Fotos gehen, downloaden, mit Google, Mail dann wieder uploaden. Ja, im Moment jedenfalls noch, vielleicht wird ja da auch wieder was implementiert, aber das hilft dann natürlich auch anderen Diensten nicht mehr weiter. Ja? Und alle Dienste, die jetzt quasi mit Google Drive zusammenarbeiten, haben jetzt dann keinen Zugriff mehr auf die Fotos. Ja. Finde ich sehr, sehr schade. Das wird etliche Tools sinnlos machen und etliche Leute werden hier eine Funktion wieder vermissen, die für sie sehr wichtig ist. Wie gesagt, ich selbst habe das nie genutzt großartig, außer eben mal das Einbinden von Fotos in Google Doc-Dateien beispielsweise. Ja, das kann ich mir dann auch abschminken, beziehungsweise muss dann über diesen komplizierten Umweg gehen. Also, ich weiß, die Power-User, und das ist halt das Problem wahrscheinlich, sind halt nicht so stark vertreten. Ja? Und nichtsdestotrotz sind das natürlich die Nutzer, die solche Funktionen besonders benötigen auch. Ja? Gut, also das war's jetzt. Das ist natürlich ein herber Verlust, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da stellt sich die Frage, ob man dann doch nicht lieber eben anderen Cloud-Anbietern gehen soll, wie zum Beispiel P-Cloud. Ja? Und dort mit dem Programm die Bilder synchronisieren soll. Oder zum Beispiel eben auch bei Huawei Honor dieses Angebot bei denen nutzen, 2 GB Speicher beispielsweise und dort eben, 2 Terabyte Speicher und dort eben die Fotos backuppen. Lasst automatisch von der Gallery, die übrigens ausgezeichnet ist, diese Galerie von Honor und Huawei, mit AI-Funktionen, sehr schön gemacht. Ja, aber das ist natürlich jetzt wirklich eine Frage. Also, Google kann es nicht lassen, immer mehr Sachen zu verschlimmbessern. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Haben die noch mit was anderem gemacht? Aber ich will ja nicht negativ am laufenden Band sein. Deswegen mal was Positives. Google gewinnt gegen die Netzagentur über Gmail. Ja? Und zwar ging es darum, dass Gmail angeblich ein Telekommunikationsdienst sei. Und damit muss Google Zugriff geben per Abhörschnittstellen. Ja. Den entsprechenden Regierungsstellen. Ja. In Deutschland wurde da anders entschieden natürlich. Das Verwaltungsgericht in Köln hat die Klage jetzt weitergegeben an die EU. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt dieses Ding geklärt und stellt klipp und klar fest, dass Gmail kein Kommunikationsdienst ist und deswegen nicht der Pflicht für diese Abhörschnittstellen unterliegt. Und damit hat Google gewonnen im Prinzip. Jetzt, also das hat natürlich, der Europäische Gerichtshof hat dieses jetzt an das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen zurückgegeben zur Entscheidung. Ja? Aber die müssen natürlich auf Grundlage des Europäischen Gerichtshofs jetzt entscheiden und damit ist der Drops gelutscht. Ja, sehr gut. Also da wurde nochmal so kurz vor knapp hat die EU uns den Hintern gerettet, dass jetzt eben die E-Mails nicht per Abhörschnittstelle von der Regierung abgefragt werden dürfen oder sogar müssen. Das ist nämlich die ganze Sache. Da wäre der Anbieter verpflichtet gewesen, eine Abhörschnittstelle zur Verfügung zu stellen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Was ich aber noch nirgends jetzt gelesen habe, ist, dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf andere E-Mail-Anbieter. Posteo beispielsweise hat da auch mal Probleme angemeldet. Was ist, wenn da der E-Mail als ein E-Mail-Betreiber als Telekommunikationsdienst verstanden wird, dann müsste auch Posteo zum Beispiel Abhörschnittstellen einrichten. Ja, und auch alle anderen Anbieter. Ja? Angeblich waren ja GMX und Web.de so die Vorreiter, die das schnell gemacht haben. Ne? Das ist mal wieder vorauseilender Gehorsam. Ich hoffe, die bauen jetzt diese Abhörschnittstellen auch wieder ab. Ja? Und somit, ist Mail bei Gmail wieder sicher gegenüber den Schnüffelnasen der deutschen Regierung. Wie gesagt, das meiner Meinung nach zählt das nun auch für andere E-Mail-Dienste, sodass hier die EU der Sicherheit von E-Mail doch einen gewaltigen Dienst geleistet hat. Und man glaubt es kaum, es kommt mal was Vernünftiges aus der EU. Das ist doch mal was. Ja, und Google hat leider noch was anderes wieder schlecht gemacht. Ne? Das ist wieder ein Hin und Her. Ne? Statt 15 Minuten müsst ihr jetzt bis zu 4 Tage warten, bis ihr die Kohle zurückbekommt, wenn ihr eine Stornierung im Play Store macht. Das wurde jetzt geändert. Keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. Ja? Ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit, wenn ich eine App probiere und merke sofort, na, das ist nichts, ja, und gebe die wieder zurück, dann möchte ich auch im Zeitalter der elektronischen Bezahlung auch mein Geld in Echtzeit wieder zurückbekommen. Oder zumindest 15 Minuten. Jetzt dauert es 4 Tage, bis es eine Entscheidung gibt, ob die Stornierung durchgeführt wird oder nicht. Muss nicht unbedingt 4 Tage dauern, kann aber 4 Tage dauern. Das finde ich nicht okay. Und da werde ich natürlich 3-mal überlegen, bevor ich eine App kaufe. Ja. Weil das ist mir einfach zu arg. Ich habe keinen Bock, da 4 Tage muss ich da die Übersicht bewahren, ob das jetzt okay ist oder nicht. Kann man vergessen, mache ich nicht. Von daher werde ich das nur bei Apps machen, die auch zum Beispiel eine Probeversion geben. Ja, falls dann eine Paid-App immer noch nicht funktioniert, muss ich es halt in Kauf nehmen. Glücklich bin ich deswegen aber nicht. Aber was soll's, vielleicht erledigt sich ja das Problem Kauf bei Play Store sowieso bald. Ja. Ich erwische mich, dass ich letzte Woche habe ich zum Beispiel ein paar Apps gekauft auf Amazon. Und naja, gut, bei Huawei habe ich jetzt noch keine App gefunden im Huawei Store, für die ich Geld ausgegeben hätte. Aber okay, gut. Nun denn, also Stadia, Google Stadia hat Apple ja auch, hat Google ja auch verpatzt, ne? Ach, das war eine freudsche Fehlleistung, ja. Denn statt multifunktional ist es jetzt ja momentan beschränkt auf Chromecast Ultra sogar noch. Und auch demnächst, im Moment noch gar nicht, aber demnächst auf sage und schreibe die neuen Pixel-Geräte, also die Pixel 3. Geil, ne? Und das ist Multifunktion, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ne? Und finde ich nicht toll. Damit ist es natürlich das ganze Konzept ad absurdum geführt. Ich hole mir auch kein Chromecast Ultra, ich habe schon mal angesprochen. Ich habe letzte Woche da ausgiebig recherchiert und habe festgestellt, tatsächlich, Chromecast, der normale Chromecast ist nicht für Google Stadia geeignet. Das behaupte ich jetzt einfach, Google hat absichtlich den Chromecast Ultra als Minimalausstattung eingeführt. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich werde kein 4K beim Gaming nutzen. Ich habe gar kein 4K-Equipment. Und ich werde mir auch keinen 4K Chromecast Ultra holen. Ja, wenn ich schon so einen Chromecast habe, der sowieso immer schlechter unterstützt wird, habe ich heute gerade wieder einen Artikel gelesen bei Android Central, ja, die sich darüber auslassen, dass es selbst bei Google-Diensten mittlerweile, und das merke ich auch, massive Probleme gibt, ja, mit der Verbindung mit dem Chromecast. Ständig wird bei Dateien, vor allem wenn die hintereinander gespielt werden, ja, einfach die Verbindung zum Chromecast abgebrochen, die Synchronisation verliert, also Crunchyroll, gucke ich ein Video an, ja, schließ das Phone, ja, guck ein bisschen, schalt das Phone an, um irgendwas zum Beispiel vorzuspulen, ja, natürlich geht's nicht. Ja, geht nicht. Weil die Synchronisation weg ist, also das heißt, da wird angezeigt, das wird gar nicht mehr laufen, das Video, aber es läuft natürlich trotzdem noch. Ja. Das war's dann. Also Schrott hoch 10, das wird immer schlimmer statt besser. Jetzt funktioniert auch Google Play Music nicht mehr vernünftig damit, YouTube Music ebenso nicht. Da wurde zum Beispiel gesagt, okay, da wird eine Playlist geladen, nach 20 Liedern ist Schluss, ja, weil die Playlist nicht mehr erneuert wird. Fertig, Schluss, wird nicht mehr nachgeladen. Im Web wird es dann angezeigt, aber es kommt nichts mehr auf Chromecast an, wird also abgebrochen. Das ist nichts, ja. Also, und so ein Gerät, das nicht richtig funktioniert, werde ich mir nicht noch in der 79-Euro-Version kaufen als 4K Ultra, ja. Mal davon abgesehen, dass ich es eben gar nicht brauche. Und ich es auch nicht einsehe, weil das würde auch mit dem anderen Chromecast gehen, mit dem normalen Chromecast, wenn man keinen 4K nutzen will. So, also, Das muss man sich schon mal vorstellen. Funktioniert nur bei 4K Chromecast Ultra und bei demnächst. Im Moment noch gar nicht bei den neuen Pixel-Geräten. Nächstes Jahr soll es dann auch bei anderen Geräten noch funktionieren. Ja, bei welchen ist natürlich noch nicht klar. Bin mal gespannt, ob das Teil dann auch bei Honor und Huawei-Geräten oder überhaupt bei anderen Geräten funktioniert oder ob man da dann ja so eine handverlesene Zahl von Geräten hat, ja, so Samsung und Google Pixel oder so, und das war's. Wenn wir mal abwarten. Momentan ist der Start aber gewaltig schief gegangen. Das schreibt auch beispielsweise Giga.de, dem hier nur noch ein Facepalm widmen. Ja, sehr, sehr schade. Da wäre mehr Potenzial drin gewesen. Und wie ich in der Rios Wochensicht berichtet habe, von den Preisen her, kommt auch noch einiges auf euch zu. Ja, von wegen 10 Euro, wenn ihr zum Beispiel die Ubisoft Games haben wollt, ja, im Abo, dann müsst ihr zusätzlich nochmal $15 zahlen. Also dann seid ihr schon bei $25 im Monat, ne, oder 25 Euro im Monat. Ja, also kann man vergessen. Schade, schade, schade. Aber bevor Stadia nicht auf im Chrome-Browser funktioniert, beispielsweise, und auf meinem Honor View 20, werde ich das noch nicht mal probieren. Ganz einfach. Uninteressant. PS4 Rules. Xiaomi fährt die im Telefon-Werbung herunter. Ja. Das ist ganz interessant gewesen. Hat immer für Ärgernisse gesorgt, ja, dass quasi im Gerät Werbung auftauchen, ja, zum Beispiel in den Einstellungen oder im Lockscreen und so weiter. Und das hat die Nutzer doch ziemlich genervt manchmal. Komischerweise ist das auch nicht bei allen gewesen. Weiß auch nicht, welche Kriterien da angesetzt wurden. Aber auf jeden Fall will Xiaomi diese Telefonwerbung nun stark herunterfahren, so dass die Nutzer nicht mehr wirklich davon in Mitleidenschaft gezogen werden, was ich auch ganz praktisch finde. Man sollte hier vielleicht mehr auf die Freiwilligkeit bauen, ja, und hier die Leute zum Beispiel am Anfang fragen, ob sie das gern möchten und auch ein positives Bild vermitteln, so wie ich das jetzt vorhin zum Beispiel hier für mich beschlossen habe, ja, dass ich eben diese Datenfreigabe für mein Honor mache, um eben die Firma zu unterstützen. So könnte ja auch Xiaomi mal vielleicht eine PR-Aktion machen, ja, die Geräte sind deswegen so günstig, ja, und bla bla bla und hin und her, und deswegen bitte schaltet die Funktion an, und dann können die Nutzer selbst entscheiden, ja oder nein. Ja, das wäre wohl am besten. Xiaomi beendet auch das weltweite Beta-Programm, angeblich wegen zu geringer Nachfrage, allerdings, sehe ich da vielleicht gerechtfertigt, vielleicht ungerechtfertigt, eher einen Trend, den ich auch bei anderen chinesischen Firmen finde, außerhalb von China nur noch das Notwendigste. Ganz klar, ich kann es ja verstehen. Also ich könnte es verstehen, wenn das der Grund wäre, weil man will einfach hier sich auf die Kernmärkte konzentrieren. Und das, was die USA gemacht hat, war natürlich ein extrem schlechtes Zeichen für alle anderen Firmen, die eben nicht in der USA sind, dass die USA kein verlässlicher Handelspartner mehr ist. Entsprechend werden die Firmen, insbesondere die chinesischen Firmen, natürlich teurere Dienste und Produkte, die eben nicht zum Kern System gehören oder eben nicht gewinnbringend genutzt werden können, herunterfahren außerhalb Chinas, und da kann ich mir auch vorstellen, dass das eben der Grund war für dieses Einstellen der weltweiten Beta. Tja, da wird noch einiges mehr kommen, das kann ich euch sagen. Die chinesischen Firmen und die chinesische Regierung sind alle drei ziemlich sauer momentan, vorwiegend auf die USA, allerdings auch vom Westen allgemein sind sie enttäuscht, Denn hier muss ich ganz klar sagen, hätte ich mir eine stärkere Positionierung zwar gewünscht, ist allerdings aus europäischer Sicht zu vertreten. Immerhin hat sich Europa gegen ein generelles Verbot von Huawei-Netztechnik beispielsweise ausgesprochen und überlässt eben den einzelnen Mitgliedstaaten hier diese Entscheidung. Das finde ich schon mal gut. Mehr war wohl auch nicht zu erwarten. Aber aus chinesischer Sicht ist das natürlich enttäuschend. Ne? Nicht enttäuscht wird Huawei bzw. Honor mit den Verkaufszahlen sein. Denn das Honor 20 ist seit 14 Tagen in China draußen und wurde in 14 Tagen bereits 1 Million Mal verkauft. Google könnte bei solchen Zahlen nur davon träumen, wenn das Pixel in so kurzer Zeit so oft verkauft werden würde. Ja, richtig cool. Das Honor 20, habe ich das Honor View 20 gesagt? Natürlich ist das Honor 20 das Neue. Das ist wirklich ein bisschen verwirrend übrigens, ist diese Namensgebung, diese Zahlen. Ne? Honor 20, Honor View 20 ist wieder was ganz anderes. Ne? Nun denn, das Honor 20 wird allerdings auch außerhalb China starten demnächst. Und das heißt, da kommen dann die Verkaufszahlen noch dazu. Dass aber jetzt alleine nur in China 1 Million Geräte verkauft wurden in 14 Tagen, das zeigt, dass auch notfalls Huawei sagen kann, was interessiert uns die Welt? China ist so groß, hat so viele Einwohner, können wir genug Kohle mit verdienen. Wobei, ist natürlich nicht so einfach, wenn ein Unternehmen, das so groß ist, erstmal auf internationalen Kurs gebracht wurde, und das ist ja Huawei schon seit Jahren, dann ist es natürlich nicht so einfach, da wieder einen Rückschwenker zu machen, da sind wir ganz realistisch. Ja. Die Anleger werden die Aktie zerroppen. Ja. Wenn Huawei sagen würde, wir machen nur noch Geräte für China, die Aktie würden ins Bodenlose fallen. Ja. Und da könnten die noch so viel Geräte verkaufen, einfach weil es eine komplette Kehrtwende wäre von dem, was ja Huawei die ganze Zeit angestrebt hat. Mann, ich rede schon wieder so viel von Huawei, aber es dreht sich halt momentan auch alles darum, ja, was ich auch richtig finde und cool finde. Ja. Und von daher geht's weiter. Ja, Huawei Pro 30 soll jetzt angeblich mit einer 90-Hertz Anzeige ausgestattet werden. Ihr merkt, ich verwende heute weniger Anglizismen. Aus Protest! da gibt es vielleicht auch noch in der Rios Wochensicht nächste Woche noch eine Ankündigung wegen Bloggen, ja, in Deutsch. Will ich auch nochmal was dazu sagen. Ich habe die Schnauze voll von Englisch, ehrlich gesagt, nach diesem ganzen Hickhack. Mein lieber Mann, Rio im Rache waren, das kann bös ausgehen. So, ja, Huawei P30 und P30 Pro oder beziehungsweise das P30, das wird wohl mit einem 90-Hertz Display kommen, wie das OnePlus 7. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber ehrlich gesagt, ich finde es genau wie das 4K, finde ich eigentlich mehr so ein Marketing-Gag. Ja, also das braucht man ehrlich gesagt nicht wirklich. Ja. Gut, bei Spielen fühlt es sich ein bisschen flüssiger an. Ja, wir kennen das ja von diesem, habe ich schon den Namen wieder vergessen, das Razer, genau, das Razer mit 120 Hertz. Da hat man das schon gesehen, dass es recht gut ist, ja, beim Spielen, aber okay, ja, was soll's. Interessanter finde ich da eher die anderen technischen Daten, die jetzt stehen. Also es soll eine Quad-Kamera geben, also eine Vierfach-Kamera, ja, mit fünffach optischem Zoom, 50-fach Digital-Zoom. Also, ja, lass mich mal kurz was Unflätiges sagen. Leckst die Katz am Sack. Mein lieber Mann, Fünffach optischer Zoom, 50-fach digital Zoom, das ist ja der Hammer. Irre. Und ein Balung 5000 Modem, damit ist das Teil dann 5G-fähig. Nicht, dass man hier mit im Entwicklungsland Deutschland, was Netztechnik anbetrifft, schon was damit anfangen könnte, aber okay. Ne? Und ein Kirin 985 Prozessor, die neue Generation also. Und dann darf man einiges erwarten, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Das geht ab. Mehr weiß man allerdings noch nicht. Von daher wird hin und wieder mal wieder was kommen. Ne? Ja, und eins noch, immer mehr Firmen springen übrigens Huawei zur Seite im Kampf gegen die Ungerechtigkeit der USA, gegen die US-Sanktionen. Jetzt sagt auch Intel und Qualcomm, dass sie für eine Lockerung des Geschäftsverbotes sind. Hintergrund ist nicht der, dass man hier jetzt seinem großen Freund beispringen will. Nein, es geht darum, dass ums harte Geld. Denn beide Firmen würden Milliarden Verluste machen, einfach weil sie weniger verkaufen. Ja? Wenn sie diese Sachen nicht mehr liefern dürften, dann würden die Umsätze massiv einbrechen, weil Huawei ist einer der größten Abnehmer von diesen beiden. Und ich weiß, wir haben das nicht so auf dem Schirm gehabt die ganze Zeit, ja. Aber Huawei stellt für China sehr viele Sachen her. Und in China ist es ein riesiges Ding, Huawei. Alleine schon, also wenn die keine Sachen mehr geliefert bekommen, bricht der chinesische Markt fast ganz weg für diese Firmen, Intel und Qualcomm. Und das wird viele, viele Arbeitsplätze kosten und auch viele, viele Milliarden. Broadcom hat bereits angekündigt, dass sie 2 Milliarden Verlust machen werden wegen diesem Embargo. Das hat einige aufgeschreckt und schlimmer dürfte es auch bei Qualcomm aussehen und auch bei Intel. Ja? Intel beispielsweise liefert Chips für die Mate Laptop-Reihe. Ja. Da ist ein ganzer Rattenschwanz an Konsequenzen da dran. Und es ist keine Freundschaftsbekundung, sondern es ist ganz einfach Angst um die Kohle, die da verloren geht, den amerikanischen Firmen, wenn dieses Embargo aufrechterhalten wird. Samsung wird den neuen Chip für Qualcomm produzieren. Das hat bei mir für einiges Augenzucken gesorgt. Was bedeutet das? Ehrlich gesagt, ich habe die ganze Dimension oder die ganze Sache noch nicht ganz so erfasst. Ja? Denn was ich mich frage, ist, soll das etwa heißen, dass dann Qualcomm keine ARM-Chips mehr verwendet? Nein. Weil, soweit ich weiß, sind diese Samsung Exynos, heißen die, glaube ich, ja, Chips ebenfalls auf ARM-Basis. Aber warum wird jetzt hier Samsung gewählt zum Bau der Prozessoren für Qualcomm? Heißen die dann noch Qualcomm Snapdragon oder heißen die dann Exynos? Also alles sind Fragen über Fragen. Ja. Es wird so kommuniziert, dass das Snapdragon 865 2020 von Samsung gebaut wird. Also müsste das so ein Auftragsjob sein, in dem man die Fertigungsstraßen zur Verfügung stellt. Man produziert diese Sachen, aber es wird verkauft unter einem anderen Namen. Ja, so wie HTC beispielsweise schon Handys für Google produziert hat und da hat das Ding halt eben Nexus geheißen, ja, und eben nicht HTC. Ja. Interessant ist es auf jeden Fall, Denn damit wird Samsung auch ein großer Player bei der Produktion von Prozessoren für Smartphones. Das ist ja ein Riesenauftrag. Das muss man sich mal vorstellen, wenn die den Snapdragon 865 bauen. Das ist ja irre. Aber ich frage mich, wer hat den vorher gebaut? Ja. Seltsam. Also irgendjemand muss da jetzt das Nachsehen haben. Ne? Irgendwo gehen Arbeitsplätze flöten. Naja. Gut. Man darf vielleicht auch noch was zu der Sache. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Samsung in Korea sitzt. Ja? Nur so viel. Ja? Bluetooth-Tag von Google ist bei der FCC. Zuerst hat man gerätselt, was ist denn das nur, ein Bluetooth-Only-Device, also ist etwas, was nur Bluetooth-Schnittstelle hat. Ja, die wildesten Spekulationen kamen auf, aber es ist nur ein Bluetooth-Tag, den man irgendwo eben zum Beispiel dreimal an den Schlüssel beispielsweise, und dann kann man eben diesen Schlüssel leichter finden. Okay, für Leute, die permanent ihre Sachen verlegen. Ja. Okay, gut. Ja, total spektakulär. Spektakulär hingegen könnte das Asus ROG oder ROG 2 Republic of Gamers Phone 2 werden. Denn das soll genau wie das Razer ein 120 Hertz Display haben. Ja? Also noch mehr als als Huawei P30 Pro, hahaha. ja, es könnte interessant sein. Die Werbung ist übrigens lustig, die man hier sieht. Ich glaube, ist das in Japan oder ist das in China? Das ist in China. Die Werbung ist in China mit Anime-Figuren. Ja. Der Werbung eben da unten 120 Hertz RG, also von daher scheint es da ja in der Werbung schon bestätigt zu sein, aber ich würde mich viel lieber für diese anderen Sachen noch interessieren, ja, die technischen Daten, die weiteren, ob es da schon was Genaues gibt. Und angeblich soll durch diese 120 Hertz Technologie eben das Bild schärfer werden. Okay, gut. Naja. Gut, das Einzige, was man weiß, ist, das Ding kommt mit dem Snapdragon 855 Prozessor. Super, toll. Jetzt wissen wir es aber. Gut. Jetzt komme ich mal zu der Community-Geschichte. So, dann rufe ich die mal auf hier. Line. So, in der Line-Community ging es wieder gut ab. Und zwar, ich roll das mal von hinten jetzt auf. Ja. Der Spike hat geschrieben, hab's damals nicht verstanden, dass Google die App MyTracks eingestellt hat. Die App funktionierte zwar weiter, aber eine Karte wurde nicht angezeigt. Egal, hab sie weiter genutzt, da mich nur die GPS-Files interessiert haben, war sie im Play Store weiter verfügbar. Nun mit Erstaunen festgestellt, dass auch wieder eine Karte angezeigt wird. Scheint wieder ohne Einschränkungen zu funktionieren. Anscheinend hat Google festgestellt, dass die App weiter genutzt wird und wieder gefixt. Für alle Fans von MyTracks, probiert's mal aus. Ja, cool, ist ja eine gute Nachricht. Warum denn auch nicht, wenn da die API überarbeitet wurde, dass eben diese Karteanzeige wieder funktioniert, verstand das sowieso nicht, warum man das nicht einfach weitergeführt hat. Ich fand MyTracks eigentlich immer cool. Hab das auch genutzt, hast allerdings mittlerweile schon natürlich abgelegt, ja, und durch andere Sachen ersetzt. Aber ehrlich gesagt, wenn die jetzt wieder zur vollen Funktionalität zurückkehren sollte, dann muss ich nochmal gucken, wie das ist beim Stromverbrauch, ob das nicht eine Alternative ist zu diesem GPX-Record. Nee, mache ich nicht, weil weiß ja nicht, wie lange ich den Play Store noch habe. Also, ich meine, trotzdem, ja, also GPX-Recorder habe ich jetzt drauf. Aber wenn man MyTracks eh nutzt, ist eine richtig gute Sache. Und warum nicht? Ich finde es richtig gut, dass es dann wieder funktioniert. Warum denn nicht? Tut ja niemand weh, oder? Amazon Echo hat der Chris geschrieben, dürfen nicht abgehört werden von der Polizei, von der Regierung. Das ist ganz gut, denn da kamen ein paar Unklarheiten auf. Ja. Sehr beunruhigend natürlich. Gut, dass es jetzt geklärt ist. Leider wird das natürlich nicht mehr so prominent in den Medien angeführt, als die Aussage, dass man darauf dringen möchte bei dieser Konferenz, dass eben das erlaubt wird. Das hat in allen Medien gestanden. In jeder verdammten Zeitung ist es abgedruckt worden. Aber dass es jetzt vom Tisch ist, das wird leider nicht überall publiziert. Hm? Nicht, naja, okay. Schade, somit werden viele Leute wieder denken, oh, die Regierung hört mich ab, ja. Ja, genau. Gut, zu dem, ach ja, zu Alexa habe ich noch was Lustiges gelesen, so am Rande, das hat zwar jetzt nicht in der Community gestanden, aber habe gelesen, dass man die Leute darauf hinweisen muss, wenn man, wenn jemand in die Wohnung kommt, dass man, wenn man Alexa oder ein Google Home hat, ne, halte ich für Blödsinn, ganz ehrlich, Entschuldigung, aber da hat sich mal wieder jemand wichtig gemacht, meiner Meinung nach, denn die Verkaufszahlen von diesen Home-Assistenten sind immens. Von daher muss man einfach davon ausgehen, dass jemand so ein Teil auch hat und muss dann selbst aktiv fragen, ja, kannst du das Ding bitte abschalten, solange ich bei dir bin? Und dann gibt es auch eine entsprechende Antwort. Nein, wenn du damit nicht einverstanden bist, dann kommst du nicht rein bei mir. Also das ist natürlich ganz klar. Ich werde niemanden in die Wohnung lassen. Ja, also, und ich werde es auch nicht, ich werde die Leute auch nicht darauf hinweisen. Ja, also ich kann ja nicht auf alles darauf hinweisen. Ja, Vorsicht, ich habe eine Mikrowelle, falls ich die irgendwie anmache. Ja, Mikrowellenstrahlung. Vorsicht, ich habe einen WLAN-Router. Ja, wenn du Angst hast vor WLAN-Strahlung, ja, dann, ne, also, kann man vergessen, das mache ich nicht, ja. Da muss man heute, mein Leben im Jahr 2019, da muss man einfach davon ausgehen, dass es so ist und muss man aktiv nachfragen. Ja, wenn, auch wenn es im Trend liegt, ja, wenn ich als Veganer irgendwo hingehe, dann kann ich nicht einfach davon ausgehen, dass alles vegan ist, ja. Da muss ich aktiv fragen, ja, und wo ist es nun mal, okay? Und von daher, gut, aber ich meine, ehrlich gesagt, für mich stellt sich das Problem nicht, weil so Technik-Legastheniker, Aluhutträger und sonstige Technikverweigerer, die kommen sowieso nicht zu mir in die Wohnung, also habe ich kein Problem, ich habe zum Glück solche Leute nicht in meinem Bekanntenkreis, das wäre ja noch schöner. Gut, gut, das, was ich eben schon gesagt habe, der Ewald hat auch nochmal geschrieben, wegen der Netzagentur, dass die den Gmail-Streit verliert vor dem Europäischen Gerichtshof, das haben wir ja schon besprochen. Auch der Alexander weist da nochmal drauf hin. Ja, Moment, was war noch? Ja, genau, also genau, das war es noch. Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade so ein bisschen rumstammel, ja. Aber es ist ein bisschen. Ja, genau, Sailfish als Basis für UAWOS, das war es noch. Das habe ich eben hier nicht so richtig gepeilt, ja. Aurora soll da als Android-Alternative dienen. Ich glaube, da war XDA ein bisschen zu schnell. Wunschdenken vielleicht. Ich glaube, das kann man abhaken. Es ist zwar, wie gesagt, es ist durchaus möglich, dass sich da Your Way auch bedient am Sailfish OS. Your Way wird sich an jedem verdammten OS bedienen, das Open Source ist. Das darf Your Way auch, um da eben die Kompatibilität zu gewährleisten beispielsweise. Aber das wird nicht Sailfish OS sein. Ich glaube, das kann man abhaken. Hongmeng ist bereits im Einsatz in China. Jetzt werden die Namensrechte gesichert. Wahrscheinlich wird das bei uns als ArcOS oder OakOS auftauchen. Und gut, ob da jetzt Teile von SailfishOS mit drin sind, kann ich nicht sagen. Aber ich halte es eher für unwahrscheinlich. Der größte Teil wird Android sein, nämlich die AOSP, und die wird entsprechend angepasst und alle Dienste, die eben Google Play Service betreffen und eben nicht exportiert werden dürfen, die werden dann eben entsprechend neu geschrieben, also quasi neue APIs zum AOSP, und zwar so, dass es mit maximaler Kompatibilität einhergeht, und ja, alles andere wäre verrückt. Und das wird Your Way auch, denke ich, so nicht machen. Dann kam noch eine Frage auf von Mitch. Was haltet ihr eigentlich vom Xiaomi Red Note 6 Pro? Behalten oder upgraden? Und falls letzteres, in welche Richtung? Interner Speicher ist aktuell ausreichend für Spotify, Podcasts, meine Lieblingsgames. Was mir nur ein bisschen Sorgen macht, ist die Tatsache, dass es bei den aktuellen Temperaturen schon gern mal überhitzt. Naja, gut, also wenn du Xiaomi Red Note 6 Pro, okay, dann denke ich, wird eine Empfehlung, was denn jetzt, oder mit welchem Handy man upgraden sollte, wird ein bisschen schwierig, weil das ist vom Preis her natürlich sehr, sehr günstig. Das Einzige, was mir einfällt, ist, nach verschiedenen Honor-Modellen mal zu gucken. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob, wenn die in dem Preisbereich sind, ob die dann auch wesentlich bessere Leistung haben als das Xiaomi Red Note 6 Pro. Ja, also das nützt ja nichts. Ich habe mir das angeguckt, das gibt es momentan für einen Straßenpreis von 200 Euro. Da bleibt nicht viel Auswahl übrig. Ne? Also vielleicht ein anderes Xiaomi dann, das ein bisschen mehr Power hat, weil wenn das also zu heiß wird bei Spielen, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass das Handy an seine Grenzen kommt. Ja? Das habe ich jetzt auch gemerkt hier mit dem Honor View 20. Ich habe ja vorher ein Pixel XL Original gehabt da hat es selbst bei Pokémon schon angefangen warm zu werden. Bei anderen Games, die noch mehr Leistung gefordert haben, ist das Ding so heiß geworden, ja, verrückt. Und jetzt mit dem Honor View 20 werden die bei diesen Spielen noch nicht mehr lauwarm. Ja, also das ist der Hammer. Da müssen schon richtige Top-Games kommen, 3D-Shooter oder ähnliches in höchster Grafikauflösung, damit das Ding mal warm wird. Ja. Richtig cool. Und da merkt man halt, dass dann auch noch ein bisschen Spielraum vorhanden ist. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man upgradet. Ja. Wie gesagt, wenn der Preis ein Thema ist, dann ja, vielleicht bei Xiaomi bleiben, ein größeres Modell nehmen. Ich muss mal gucken, es gibt doch diese neuen Xiaomi, da hat doch auch der Alexander, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, mal eins gehabt. Er war zwar nicht ganz damit so zufrieden, aber das war wegen irgendwelchen Spezialsachen. Und ich denke, das wäre zum Beispiel was. Ja, das ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Okay, also muss ich mal gucken bei Xiaomi, wie es da aussieht von der Preisregion her. Also der Speicher mit 64 GB, wenn dir das reicht, ist kein Problem. Ja. Die 4 GB hat das Xiaomi Red Note 6 ja auch. Das Einzige, was da das Problem wahrscheinlich ist, ist der Prozessor. Da würde ich dann gucken, wenn du das Gefühl hast, dass eben da diese Games da schon das Limit ausreizen, dass da vielleicht ein Prozessor höher gegangen wird in der 800er Reihe von Snapdragon, da wäre das dann schon eine deutliche Verbesserung. So, und zuletzt gibt es noch was, und zwar ging es da drum den App Store natürlich, ja, da schreibt weil ich habe da gepostet, dass Huawei jetzt die App-Entwickler in den App-Store einlädt. Und da hat der Andy geschrieben, diesem Huawei-Store wird es kein WhatsApp geben. Da bleibt dann nur ein APK-Sideload mit den ganzen Nachteilen, dass es keine automatischen Updates bei Sicherheitslücke geben wird. Bei der letzten Lücke in WhatsApp wäre das eine mittlere Katastrophe, der APK-Sideload. Ja, also ich weiß nicht, also der Huawei Store, den App Store, den gibt es ja schon recht lange. Den gibt es schon seit Jahren. Und da gucke ich jetzt auch mal rein, seit ich das auch noch habe. Und WhatsApp gibt es da seit irgendwie ganz normal in dem App Store. Also WhatsApp gibt es bereits im App Store. Ja, gab es schon vor dieser ganzen Geschichte. Ja, das ist ja nichts Besonderes. Warum soll es ausgerechnet WhatsApp nicht in diesem Store geben? Ja. Die Entwickler von WhatsApp, die ja Facebook unterstehen, ich meine, Facebook hat ja gesagt, die lassen es nicht mehr, die machen es nicht mehr vorinstalliert, aber das heißt ja nicht, dass man diese Apps nicht für diese Geräte nutzen kann. Ja. Wenn die das jetzt aus Druck von den USA hier rausnehmen aus dem Store, das kann natürlich passieren, ganz klar, dass der Trump sagt, ne, hier, ihr seid eine amerikanische Firma, Facebook, ja, ihr dürft es nicht in diesem App Store anbieten. Ja, klar, kann natürlich passieren. Kann bei allem passieren, was amerikanisch ist. Von daher kann ich nur eins empfehlen, keine amerikanischen Dienste nutzen. Ja, ganz einfach. Aber dass das passiert, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist relativ unwahrscheinlich. Ich habe es ja eben schon gesagt, dass Huawei durchaus auch Dienste spiegeln kann. Freie Apps können gespiegelt werden. Die APKs, es ist nicht verboten, die APKs zum Download anzubieten. Und von daher könnten dann die Techniker bei Huawei durchaus Einträge vom Play Store spiegeln, was ja auch bereits bei einigen App Stores gemacht wird, wie zum Beispiel Aptoid. Aber auch ganz andere APK-Mirror beispielsweise. Ja. Und von daher hat man dann die ganz aktuellen Versionen auch in anderen Stores zur Verfügung. Zurzeit ist das aber eben nicht notwendig, weil eben Facebook WhatsApp ganz offiziell, ganz legal, normal anbietet im Huawei App Store. Ich habe einen Screenshot in der Community auch mit eingefügt. Gut, damit kommen wir auch zur App der Woche für heute. Wir sind sogar durch, Wahnsinn, ne? Und zwar, ich habe schon wieder einen File-Manager. Ich war wohl etwas zu voreilig in den letzten Wochen, um krampfhaft irgendwie einen File-Manager zu finden, der außerhalb vom Google Play Store zu finden ist, aber dennoch gut funktioniert und viele Möglichkeiten bietet. Und da bin ich zum Beispiel mit dem Ghost Commander gekommen. Aber der ist optisch halt nicht ganz so optimal und hat auch wirklich mehr Funktionen als die andere Open-Source-Konkurrenz. Aber naja, trotzdem fehlt einiges. Und dann bin ich auf den My Explorer gekommen. Man könnte es auch Mixplorer sagen. Ja. Und da bin ich echt überrascht gewesen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also zunächst mal, diese App gibt's neben dem Play Store auch in der Originalfassung im XDA, bei XDA Development Forum ist es, glaube ich, ja, XDA Developers, genau, so. Forum und auch auf der Download-Seite bei denen. Die offizielle App gibt's also dort in der aktuellsten Version und es gibt auch eine Pro-Version im Play Store. Das ist einfach alles das, was man auch hier quasi bekommen kann, nur eben gebündelt. Ja. Das ist quasi der Grundbau und die Plugins dazu. Ja. Und das gibt es eben in dieser Pro-Version gebündelt. Die gibt es natürlich auch beim XDA und zwar kostenlos. Aber der Entwickler bietet da natürlich auch drum, dass er vielleicht eine Spende oder ähnliches kriegt. Ja. Der wird eine Spende kriegen, da kann er sich aber drauf gefasst machen. Und zwar also erstmal komplett ohne irgendwelche Play Stores kann man die installieren, da braucht ihr überhaupt keinen. Einfach die APK herunterladen, installieren, glücklich werden. So, das Ding hat Funktionen in Massen. Zunächst mal wird auch dieses Storage Access Framework genutzt, ja. Das, was ich auch schon angesprochen habe, das heißt, alles, was im Storage Access Framework funktioniert, funktioniert auch in diesem File-Manager. So, dass man zum Beispiel anzeigen kann, alle Bilder, alle Videos, alle Archive, alle Dokumente, alle Apps und so weiter und so weiter. Und die kriegt man dann eben alle schön angezeigt und kann dann entsprechend Aktionen ausführen. Ihr habt richtig gehört, zum Beispiel auch alle Apps können dort angezeigt werden. Dann sieht man eben hier solche kleinen Icons. Ja, und dort könnt ihr dann eben zum Beispiel auch deinstallieren, ja, archivieren, verschlüsseln und so weiter und so weiter. Ist wirklich wunderbar und schon allein diese eine Funktion, dass man eben hier eine komplette App-Verwaltung quasi mit drin hat, ist schon ziemlich was wert. Also Storage Access Framework da gar nicht so schlecht. Aber auch ohne Storage Access Framework bietet dieser File Manager jede Menge Sachen. Und zwar die größte Auswahl an Cloud-Diensten, die ich jemals gesehen habe. Ich habe es letztens noch gesagt. Tja, jeder File Manager hat Probleme. Ja, da gibt es einfach nicht genug Cloud-Dienste. Ja, zum Beispiel pCloud wird selten unterstützt. Ja, also hier gibt es erstmal, habt ihr die Möglichkeit, LAN Samba Server zu finden, FTP, SFTP, WebDAV, Bluetooth, ja, ihr habt richtig gehört, Bluetooth, Mega, G-Drive, Dropbox, Mail.ru, Box, OneDrive, MediaFire, Yandex, CloudDrive, ForSync, ForShared, Baidu, HiDrive, Ubik, iDrive, Mio, pCloud, SugarSync, VDisk, Backblaze. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, nutzerdefinierte Sachen einzurichten, ja, um wirklich alle machbaren Protokolle abzufragen. Richtig cool. Gerade diese nutzerdefinierte, da kriegt ihr manchmal solche kryptischen URIs, ja, zur Verfügung gestellt von eurem Cloud Space Anbieter. Tragt die mal ein, euer Kennwort, Passwort, und dann könnt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit eine Verbindung zu eurem Cloud-Service aufbauen. Wahnsinn. Richtig cool. Also fast jeder Cloud-Speicher ist da irgendwie zu verwalten. Und das macht natürlich jede Menge aus. Die Oberfläche selbst ist auch super, sowohl im Desktop-Modus, yep, als auch im normalen Modus. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze in Tabs zu nutzen. Im Querformat könnt ihr zwei Tabs nebeneinander anzeigen lassen. Das ist natürlich hier für mich im Desktop-Modus wunderbar. Track and Drop, ja, geht ruckzuck. Und die einzelnen Funktionen, wie gesagt, da kann noch einiges nachgerüstet werden mit sogenannten Plugins, die ihr ebenfalls downloaden könnt bei XDA. Aber nur mal so eine kleine Auswahl, ja, was ihr da machen könnt. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt so eine Datei anklicke, ja, ich nehme hier jetzt mal, Moment, ich nehme eine Textdatei, eine ganz normale. So, und dann werden mir zum Beispiel als Option angezeigt, senden an, öffnen mit, ja, archivieren, verschlüsseln, hinzufügen zu, ja, beispielsweise zum Stadtbildschirm, zum Lesezeichen, also quasi ein Shortcut erstellen von jeder beliebigen Datei. Richtig cool. Anpinnen, das heißt, dass es eben in der Sicht da umbleibt, ja. Die Datei kann versteckt werden, bearbeiten, da komme ich gleich nochmal dazu. Kopieren, natürlich verschieben, ja, und eine lokale Verknüpfung teilen. Auch das ist eine fantastische Geschichte, wenn ihr mal von zum Beispiel eine Datei in eurem Browser anzeigen müsst, könnt ihr eine lokale Verknüpfung teilen und zum Beispiel eine Textdatei im Firefox anzeigen lassen, ohne dass ihr das Ganze per Hand manuell eintragen müsst. Die Pfade sind natürlich sehr kompliziert. Ja, und bearbeiten, das ist ein Meisterstück. Da könnt ihr auswählen zwischen einem normalen Texteditor und einem Code-Editor. Der Code-Editor ist wirklich fantastisch. Der hat nicht nur Zeilennummern, sondern der hat automatisches Highlighting, Syntax-Highlighting. Und das macht er automatisch. Ihr könnt aber auch manuell einstellen. Ich mache mir jetzt mal den Spaß und lese das mal vor. Also als Assembler, Bash, Basic, C, C-Sharp, C++, CSS, Clojure, Coffee, Dart, Erlang, F-Sharp, Go, Haskell, Java, JavaScript, Kotlin, LLVM, Latex, Lisp, Lua, Makefile, Markdown, Markup, MATLAB, Mumps, Nimale, OCaml, OCaml, Pascal, Perl, Protokollbuffers, Python, R, R-Documentation Format, Ruby, Rust, S, SML, Scala, SQL, Smalley, TCL, Visual Basic, VHD, L93, Wiki Format, XQuery und JAML. Das ist der Hammer. Leute, das ist der absolute Hammer. Die Entwicklungsumgebung schlechthin. Krass. Ja? Irre, nicht schlecht. Also habe ich auch gleich meinen HTML-Editor gefunden. Wunderbar. Es gibt auch einen Texteditor. Moment, bearbeiten hier, muss ich Texteditor auswählen. Der ist dann eben auf eher auf andere Sachen beschränkt. Ja, da gibt es dann zum Beispiel als Sonderfunktion eben einen Zeilenumbruch. Ja, man kann die Zeilennummerierung da aufschalten. Dafür kann man Schriftgröße einstellen, einen Zeichensatz auswählen. Ja, man hat eine Finden-Funktion und so weiter und so weiter. Man kann auch drucken übrigens, das Ganze teilen und natürlich auch unter anderem Namen speichern und. Ihr merkt, es ist Unmengen von Funktionen. Das ist nur ein kleiner Teil. Also ich kann gar nicht jetzt hier alles noch euch letztendlich vorlesen, was da alles ist. Ja. Sagen wir mal so, ich habe euch auch noch einen PDF-Reader vorgestellt. Ja. Auch das könnt ihr installieren. Ja. Das ist ein kompletter E-Book-Reader inklusive PDF integriert, also mit Plugin. Ja. Das geht alles wunderbar und genauso sieht es dann eben auch aus mit anderen Multimedia-Dateien. Ja. Ich komme gar nicht mehr nach hier, ja, euch das alles zu zeigen, denn da ist auch ein sehr schöner Musikplayer übrigens drin bei diesem File Manager. Ist richtig gut, meiner Meinung nach, ja. Richtig toll und also alles, was man begehrt. Übrigens auch mit Anzeige von Metadaten, ja, und da gibt es auch ein ID3 Editor mit drin, dass man zum Beispiel MP3-Dateien eben die Text editieren kann und. Ich höre jetzt am besten auf, sonst komme ich hier nie zum Ende. Ihr könnt alles damit machen eigentlich, was mit Files zu tun hat. Fertig. Ja? Das sage ich jetzt einfach mal, denn ich glaube, ich habe noch nie so einen kompletten File-Manager gesehen, wie der hier. Auch übrigens ein Videoplayer natürlich, ja, ganz klar. Könnte man ja schon fast sagen. Ist ja schon Standard. Ne? Wahnsinn. Also, MyXplorer oder Mixplorer, ja, sage und schreibe kostenlos im XDA-Forum und auf der Download-Seite. Ich habe den Link hier eingefügt. Der Entwickler bittet um eine kleine Spende, wenn ihr damit zufrieden seid. Ansonsten, ja, Open Source voll und ganz und deswegen natürlich auch, würde ich sagen, relativ sicher, weil es auch kontrolliert werden kann. Ja, also wenn da irgendwelche Schindluder gerade bei den Cloud-Services mit eingebaut werden würde, wäre das ziemlich schnell aufgefallen im XDA-Forum. Da könnt ihr drauf wetten. Super, also App der Woche ganz klar, Mixplorer. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Da geht's rund. Link findet ihr in der Beschreibung dazu. Und dort findet ihr auch die ganzen anderen Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen. Das war ja wieder mächtig heute. Die Seite findet ihr unter uncast.thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Tja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! and drawings rule the world.